Um 1800 gab es in Deutschland zahlreiche Berufe, die heute praktisch ausgestorben oder unnötig geworden sind. Seiler, Wagner, Küfer, Scherenschleifer, Besenbinder. Und unter den sozial Deklassierten, den Vaganten, war auch Räuber eine Art Beruf. Die Lehrlinge, die ihn meist recht unfreiwillig ergriffen, lernten, wie sie mit allerlei Tricks und Kniffen ihren Lebensunterhalt verdienen konnten. Einer, der in diesem Beruf die Meisterprüfung abgelegt hat, war Manne Friedrich, der Chef der Hölzerlipsbande.